Kapitel 5, Übung A28. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Stunde. Stehen. Studieren. Ein Stück. Frühstücken. Der 20. Der 21. Der 22.